Ihr knetet zu spät mit Eier und Spind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Teig wohl in dem Arm, gibt Acht am Ofen, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du die Königskuchen nicht, die Königskuchen mit Kron und Mehl. Mein Sohn, es ist ein Rührschüssel. Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Königskuchen mir leise verspricht?